schätze mich nicht sehr. Jeden Morgen, wo ich geweckt bin. Ualalalala. Ich steig dann laut am Fenster. Alle Vögel sind schon da. Alle Vögel. Scheiß drauf und sing den Stuttgart schon mein Blues.